Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katala Bonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es Donnerstag, also gestern erst, und in Düsseldorf schien immer noch die Sonne. Das für mich Erfreulichste in diesen Tagen ist die Bescherung mit deutschen Erdbeeren. Nein, nicht, dass ich etwas gegen die anderen Produkte hätte, aber für mich sind die deutschen Erdbeeren nun einmal ein Highlight des Jahres. So in aller Regel tauchen sie ab dem 13., 14. April auf. Es gibt sie in einzelnen Verkaufsständen oder man fährt eben raus zu den benachbarten Bauernhöfen. Ich habe das zum ersten Mal am vergangenen Sonntagmorgen gemacht und habe die Strecke von der Birkenstraße bis zum linksrheinisch gelegenen Bauernhof in der Rekordzeit von 15 Minuten zurückgelegt. Ja, gerade mal eine Viertelstunde. Es war gegen 11 Uhr morgens vormittags und die Straßen waren wirklich menschenleer. Ich kam mir schon mal vor wie in einem, ja, Science-Fiction-Film. Dafür traten ja ab Montag die ersten Lockerungen wieder ein. Und in der Innenstadt gab es wieder Ansätze von Leben. Also mal ganz ehrlich, trotz aller Gefahren, die von dem Virus ausgehen, es ist einfach schön, mal wieder in Düsseldorf ein wenig shoppen zu gehen. Und ich finde, wenn man das unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards macht, inklusive der bald sowieso obligatorischen Mund-Nasen-Schutzmaske, dann dürfte das Risiko meiner Meinung nach relativ gering sein. Bitte, bitte, das ist nur meine Meinung. Aber wenn eine Stadt wie Jena nun mit Mund-Nasen-Schutzpflicht seit Tagen keine Neuinfektion mehr meldet, beziehungsweise ich glaube, gestern war es eine, dann sollte das auch in Düsseldorf gut gehen. Wir hoffen, ihr lasst es euch gleich auch gut gehen, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Tales of hope and souls. Judgment prayer to heaven, his words will remain forever, and through night and day I will be there. wretched place that they call home. Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Da nehme ich lieber Hackmack. Huckmuck. Hackmack. Hackmack. Hackmack. Huckmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Huckmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah. Martha, ich finde das gut mit dem neuen Bundespräsidenten, weil der Alte war doch zu sehr angemufft. Aber du warst doch bis zum Schluss einer seiner größten Anhänger. Martha, nun verfällst du wieder in die Eisenbahnsprache deines Vaters, Martha. Es ist jedenfalls gut, dass er ausrangiert wurde. Er ist zurückgetreten, Martha. Es ist auch egal. Ja, weil er die falschen Signale gesendet hatte. Martha, bist du beschmort? Jedenfalls gefällt mir der neue gut und er wird auch dafür sorgen, dass wir Deutschen vielleicht wieder einen vernünftigen Haushalt bekommen. Ja, das stimmt. Zurzeit haben wir ja den reinsten Verschiebebahnhof. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass die Weichen richtig gestellt werden. Da sollte auch die Opposition in die Schranken verwiesen werden. Martha, kannst du mal aufhören mit der Politik? Ja klar, Herbert, aber mach doch bitte mal das Fenster zu. Ich sitze hier im Zug. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert, immer diese verbalen Entgleisungen. Ich drehe das Gas ab. Ach, Herbert. the sun to see a light and then be shamed. You cover darkness with a thousand secret flames with your love. Oh my love, oh my. Perfumes of the gardens of the ways of your love.